Die südkoreanische Internetzeitung Minjung Isori brachte am 31. Mai einen Leitartikel. Darin kritisierte man die Regierung, die Ende des letzten Jahres eine Vereinbarung über die Sexualsklavenfrage ohne Entschuldigung und Entschädigung von der japanischen Regierung traf und nun es plant, wieder die Forderung der Opfer, eine Vorbereitungskommission für die Gründung der Stiftung für die Trostfrauen zu bilden, dessen Vorsitzender einem der Präsidenten war, nahe Anhänger ist.